schließt sich hinter dir und alles ist still. Es war nicht das, was ich meinte, was ich sagen will. Jetzt tut es mir leid, doch ich weiß, es ist viel zu spät. So sollte es nicht kommen, ich wollte nie, dass sie geht. Hätte ich doch nur vorher mal kurz nachgedacht. Dann hätten meine Worte keinen Schaden gemacht. Denn was soll ich denn?